Wenn ich Zeit habe, dann mache ich auch richtig eine Vorspeise und eine Hauptspeise und manchmal sogar ein Dessert. Sie müssen sich den Scheiß ja nicht reinpfeifen. Und ich mache es auch nicht mehr. Also ich kann wahrscheinlich einen Shakespeare-Säufer besser verstehen als einen Dante-Säufer. Es gibt eben kein Ernährungsmittel, wo man nicht irgendwann mal vermutet hat, dass das krebserregend ist. Gastmahl war, Gäste einzuladen und dann gemeinsam zu liegen auf der Kline, daher ja auch das Wort Klinik. Also schön einschlappern. Wobei die Tendenz im Augenblick dahin geht, dass alles eher ins Schlapprige verwandelt wird. Nehmen Sie parierte Wiesentlende und schneiden diese in Stücke von je etwa einem halben Pfund. Die Anzahl der Stücke sollte sich nach Ihrem Hunger und der Qualität Ihrer Gäste richten. Es ist nicht unabdingbar, bei den folgenden Verrichtungen den Verfall allen Fleisches zu erwägen, doch kann dies auch nicht schaden. Die hohe Kunst der Nahrungsaufnahme. Eine Anleitung für Körper und Geist in drei Gängen. Von Michael Reitz. Erster Gang. Appetitanregung. Wie wurde geschlemmt? Wie entstanden Tischsitten? Kann es sein, dass sich durch unterschiedliche Essgewohnheiten verschiedene Denk- und Lebensstile entwickelt haben? Fressen die Deutschen, während Franzosen und Italiener genießen? Primo piatto. Hierzu Penne alla arrabbiata. Ein Gedicht von einem Braten. Ein Buch, das schwer im Magen liegt. Ein opulentes Werk, das man nicht auf einmal in sich hineinfressen sollte. Schwere Kost, dieser Schinken von Hegel oder Heidegger oder Schelling. Zwischen der Art, wie wir Nahrungsmittel aufnehmen und verstoffwechseln, sowie der Form, wie wir Wissen verarbeiten, Literatur und Philosophie schreiben und konsumieren, besteht eine Verbindung. Essen, Lesen, Schreiben und Denken – Bestandteile dessen, was wir Kultur nennen. Seit der Epoche der Aufklärung gibt es sie – Bücher, die zeigen sollen, was und vor allem wie man zu lesen und zu essen hat. Adolf Freiherr von Knigge Jean-Antel über den Savarin, Umgang mit Menschen, Friedrich Schelling über die Methode Eberhard des akademischen Happel, Karl Friedrich von akademische Roman, Geist worin Christoph Achatius Hagers, Jugendspiegel von ehrbar und höflichen Sitten vor die aufwachsende Jugend. Schmatze nicht wie eine Sau über dem Essen. Dieweil du issest, kratze dein Haupt nicht. Fege auch nicht in der Nase. Schlürfe die Speisen, etwa die Suppe, nicht hinein wie ein Schwein. Blase die Kost auch nicht, dass es allenthalben umherspritze. Schnaube nicht wie ein Igel. Keiner will schließlich bei Tisch und in Gesprächen während oder nach dem Essen übel auffallen. Glaubt man dem griechischen Philosophen Platon, dann war das schon bei den Festessen in der Antike so. In seiner philosophischen Schrift Symposion, dem Gastmahl, geschrieben im 4. vorchristlichen Jahrhundert, ist das gepflegte Essen und Trinken Bedingung einer umfangreichen geistigen Debatte. Es war üblich, bei Gastmählern zu essen und zu trinken, und dann kamen auch noch Damen zu Besuch. Der Berliner Philosoph und Glücksforscher Wilhelm Schmidt. Und bei der Frage, wie miteinander trinken, da hakte Sokrates ein und sagte, sollen wir uns etwa sinnlos besaufen, wie es üblich war bei solchen Gastmählern? Nee, suchen wir uns doch ein interessantes Thema und dann hält jeder eine Rede zu diesem Thema. Was ist ein spannendes Thema? Eros, die Liebe. So kam es dazu, dass sie beim Gastmahl über die Liebe diskutierten. Schon im antiken Griechenland gerät eines der elementarsten menschlichen Bedürfnisse ins Visier der Philosophen, das Essen. Denn Platon und seine Zeitgenossen hatten einen Zusammenhang entdeckt, der bis heute wirkt. Wer sich hastig, wahllos mit Trauben, Fleisch und Ziegenkäse vollstopft, läuft Gefahr, das mit Ideen, Büchern und Ansichten genauso zu tun. Im alten Rom versuchte man dem entgegenzuwirken, indem das Erbrechen durch Kitzeln des Gaumens und des Rachenzäpfchens provoziert wurde. Der Bonner Schriftsteller, Musiker und Übersetzer Gisbert Hafs. Es gibt die schöne klassische römische Technik der Verwendung der Flamingo-Feder. Wird der Stoffwechsel durch Durcheinanderfressen überfordert, entwickelt sich auch das Philosophieren zum Gestammel. Hinzu kommt, ein voller Bauch kann nicht die Aphrodisiaka genießen, die Gaben der Liebesgöttin. Für Platon Grund genug, eine wichtige Größe ins Spiel zu bringen. Die Mäßigung, soweit ich sehe, zum ersten Mal in der jedenfalls für uns verbindlichen Kulturgeschichte. Es war bis dahin vielleicht die Grundidee, begeistert zu sein von den Lüsten, was ja nachvollziehbar ist. Lüste sind einfach außerordentlich spannend und anziehend. Lüste aller Art, Lust des Essens, wenn es uns gut schmeckt, dann hauen wir gerne noch sehr viel mehr rein. Lust des Trinkens, wenn der Wein gut ist, dann trinken wir gerne viel zu viel davon. Und eben auch die Lüste der Aphrodisia, die außerordentlich gut tun und dann können wir kein Ende mehr finden. Aber die Beobachtung war immer dann, wenn man das Übermaß erreicht, dann werden die Lüste kontraproduktiv. Allein aus diesen pragmatischen Erwägungen heraus war es Zeit, dass der Gedanke der Mäßigung auftaucht. Die Nahrungsaufnahme wird zu einem Transportmittel gesellschaftlicher Werte. Dabei wirken die Speisen, Menüfolgen und Tischsitten wie kulturelle Codes, die auf indirektem Weg vermittelt werden. Der Zusammenhang ist, dass in beiden Arten, wie man liest, wie man denkt, wie man isst, wie man sich auch äußert, also wie man die Produkte von sich gibt gewissermaßen. Die Wiener Kulturanthropologin Helene Kammersinn, Autorin des Buches »Die geheime Botschaft unserer Speisen«. Da kommen so kulturelle Leitwerte, Grundideen ins Spiel. Also jede Kultur sozusagen muss sich bemühen, dass sie ihre Leitwerte, ihre Grundüberzeugungen den Leuten mitteilt, dass die das internalisieren. Und das kann sie nicht machen, indem sie das explizit sagt, sondern indem viele Mechanismen, viele Sprachen, die in einer Gesellschaft gesprochen werden, die kommunizieren diese Grundwerte. Und so wachsen die Leute allmählich hinein. Dieses allmähliche Hineinwachsen ging manchmal nicht ohne Opfer ab. So veranstaltete im 12. Jahrhundert der englische König Heinrich II. Ein Bankett, auf dem zum ersten Mal Gabeln verwendet wurden. Die eingeladenen Adligen glaubten an einen Machtkampf und versuchten sich gegenseitig mit den gezackten Werkzeugen abzustechen. Überhaupt das Mittelalter. Bei großen Festessen schmorte meist ein saftiger Braten auf einem Drehgrill, regelmäßig mit Kräutersud, Wein oder Bier übergossen. Der sich so verbreitende Bratengeruch machte die wartenden Gäste immer unruhiger und sie versuchten schließlich mit ihren Dolchen dem Spanferkel oder der Rinderschulter auf den kross gebratenen Leib zu rücken. Man schuf Abhilfe, indem eigens für das Portionieren des Bratens ein Bediensteter abgestellt wurde, der daraus häufig eine zirkushafte Veranstaltung machte. Der Aufschneider. Während in Frankreich und Italien durch die höfischen Gesellschaften bereits im ausgehenden Mittelalter Tischsitten und Menüfolgen entstanden, fasste ein Volk das Essen nach wie vor als Teil des bewaffneten Existenzkampfes auf. Als ein energisches Niedermachen all dessen, was ess- und vor allem trinkbar ist. Den französischen Philosophen Michel de Montaigne packte auf seiner Europareise Ende des 16. Jahrhunderts das blanke Entsetzen, als er sie bei Tisch sah. Die Deutschen. Sie trinken sozusagen jedes Gewächs mit dem gleichen Vergnügen. Ihnen kommt es mehr darauf an, es durch die Gurgel zu jagen, als es zu schmecken. Sie kommen dabei weit besser weg. Ihre Lust ist üppiger und leichter zur Hand. Schon die Römer hatten sich ausgiebig darüber amüsiert, was die Germanen unter Ernährung verstanden. Dass die eben Tiere essen, die im Walde wohnen, Met saufen und so. Man benutzt sehr, sehr gern die Esssitten eines Volkes, um auf dessen negative Eigenschaften hinzuweisen. Aber das stimmt schon, das ist ein Merkmal, das zieht sich eigentlich durch die Jahrhunderte, dass das Germanische schwer ist, klumpig ist, massig ist, nichts Raffiniertes, Leichtes, Zivilisiertes hat. Ich koche mir gerne schön zu essen. Anita Ferraris, Kölner Theaterregisseurin. Halbitalienerin. Wenn ich Zeit habe, dann mache ich auch richtig eine Vorspeise und eine Hauptspeise und manchmal sogar ein Dessert. Zusammen mit den klein gehackten Zwiebeln und dem Knoblauch wird eine kleine, nicht allzu scharfe Peperonischote in Olivenöl zart angebraten. dann flott mit einem Schuss Rotwein abgelöscht und alles köchelt alsbald mit geschälten Tomaten leise vor sich hin. Nudelwasser aufsetzen. Irgendwie von einer Liebe zum Schweren, zum Deftigen, zum Nicht-Raffinierten und führt dann auch zu diesen ungeheuren Anhäufungen von Fußnoten, Zitaten, Seiten, wo das eben da liegt, sozusagen wie ein schwer verdaulicher Schweinebraten. In Italien und Frankreich, aber auch in England entstand das gesittete und maßvolle Speisen in mehreren Gängen als ein Differenzierungsmerkmal. Die Oberschicht wollte sich abgrenzen von denjenigen, die nicht zu ihr gehörten und auch nicht zu ihr gehören sollten. Die Regeln wurden bewusst kompliziert gestaltet. In der Erziehung nahm das Erlernen der richtigen Speisenfolge, des Tranchierens, der passenden Gesprächsthemen bei Tisch einen großen Raum ein. Das Kochen wurde immer raffinierter. Fein und differenziert zu schmecken setzte immer größeres kulturelles Wissen voraus, Hingabe und Konzentration. Kochen als Kunst, Essen als Kunstgenuss. Sprezzatura nannten das die italienischen Köche. Leichtigkeit, Lässigkeit. Das ist das Natürliche, das aber mit höchster Kunstfertigkeit natürlich hergestellt ist. Und man merkt ihm keine Anstrengung an, wie es gemacht ist. Das scheint von Natur aus leicht, natürlich und schön zu sein. Das ist eben das perfekt gebratene kleine Stückchen Fleisch. Das ist das perfekt zubereitete Gemüse. Auffallend ist, wie sich die Unterschiede zwischen Deutschen, Italienern und Franzosen nicht nur in Kochkunst und Nahrungsaufnahme zeigen, sondern auch in der Art, wie gedacht und geschrieben wird. Fast alle deutschen philosophischen Werke sind bis ins 20. Jahrhundert hinein wie Gesetzestexte aufgebaut. Paragraphen, Unterabteilungen, Fußnoten und dann wieder Fußnoten zu den Fußnoten. Hegels Phänomenologie zählt knapp 600 Seiten, Kants Metaphysik der Sitten annähernd 900. Jean-Jacques Rousseaus Gesellschaftsvertrag oder Montesquieus Geist der Gesetze, beide Schriften immerhin mitverantwortlich für die Französische Revolution, bringen es zusammen auf nicht mal 500 Seiten. Bei den Deutschen muss gleich zu Anfang klar sein, es wird schwer. Wie die bekannteste deutsche kulinarische Erfindung, das Ein-Teller-Gericht. Fleisch, Gemüse, Kartoffeln und Soße auf einen Teller geklatscht. Aber die deutsche Küche überhaupt, was hat sie nicht alles auf dem Gewissen? Die ausgekochten Fleische, die fett- und mehlig gemachten Gemüse, die Entartung der Mehlspeise zum Briefbeschwerer. Rechnet man gar noch die geradezu vierschen Nachgussbedürfnisse dazu, so versteht man auch die Herkunft des deutschen Geistes aus betrübten Eingeweiden. Der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche. Also ich glaube, das hat was mit, also nicht nur in der Philosophie, sondern sagen wir in der Geisteswelt allgemein, mit einem germanischen Misstrauen gegenüber jeder Form von Leichtigkeit zu tun. Der Bonner Autor Gisbert Hafs. Die großen französischen Erzähler bemühen sich in der Regel, das Komplizierte so weit an die Oberfläche zu holen, dass man es verstehen kann. Unsere großen Geister, mit einigen Ausnahmen, bemühen sich in aller Regel darum, das möglicherweise Banale, was an der Oberfläche ist, so tief nach unten zu drücken, dass man es für profund hält. Ich tippe immer mal darauf, dass das was mit der Verbürgerlichung des Geisteslebens zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu tun hat. Der Spaltung in E und U, die wir ja immer noch haben, was letzten Endes darauf hinausläuft, dass die Leute, die die Definitionshoheit haben, sagen, ich mag nur das, was in einer Szenerie spielt, die ich kenne und in der sozusagen ich auch vorkomme, ich und meinesgleichen, dass das nämlich alles sperrig und unzugänglich für die vielen zu sein hat, damit nur die wenigen Auserwählten es überhaupt rezipieren können, was, wie wir alle wissen, völliger Quatsch ist. Zweiter Gang. Schwer verdauliches, leicht zubereitet. Wie erlernt man die Esskunst? Wie zerlegt man schwere intellektuelle Brocken so, dass sie Nährwert abgeben? Wie verarbeitet man Wissen? Wie schützt man sich vor medialer Überfütterung? Dazu Involtini Calabrese mit Gnocchi. Mit Speck und Pilzen gefüllte Kalbsrouladen. Es wird mir nie zu viel. Ich merke schon, wenn ich eine Pause einlegen muss, wenn ich das alles mal verdauen muss, dann kommen eben Phasen, wo ich mich ausruhe quasi. Oder was ich halt merke, wenn ich die Dinge, die ich lese, kreativ umsetze, also wenn ich Bilder male oder wenn ich mit Schauspielern arbeite und Stücke arbeite, dann ist das wie eine Verarbeitung von dem ganzen Gelesenen, von dem Geistigen. Das ist quasi wie ein Lebendigmachen von dem geistigen Stoff und das macht dann total Spaß und erleichtert mich wieder. Also was gegessen wurde geistig, was aufgenommen wurde, wird verarbeitet und wieder nach außen gebracht. Was man aufnimmt, muss man verarbeiten. Das gilt sowohl für biologische wie geistige Nahrung. Die Ähnlichkeit zwischen beiden Vorgängen ist nicht zu übersehen. Der Mensch der Industriegesellschaften ist ein primär konsumierendes Wesen. Die Fernsehprogramme sind voll mit Bildungsshows, Kochsendungen, Wissenschaftsformaten mit Eventcharakter. Immer rein damit. Doch nicht nur Nahrungsmittel können schon durch eine allzu hastige Aufnahme mangelhaft verarbeitet werden. Sowohl die Sinne als auch das geistige Leben leiden manchmal an Überfütterung und Unterverdauung. Sie müssen sich den Scheiß ja nicht reinpfeifen. Und ich mach's auch nicht mehr. Der Romanautor, Essayist und Kulturkritiker Norbert Niemann. Da passiert so wenig. Das brauche ich mir gar nicht mehr angucken. Der Fernseher ist für mich sozusagen kein Thema mehr. Der interessiert mich nicht mehr. Ich glaube, dass die Unterkomplexität des Fernsehens so weit gediehen ist, dass er eher die Menschen spalten wird. Es wird einfach die Leute geben, die weiterhin Fernsehen schauen. Das sind auch genau die Leute, für die Kultur überhaupt kein Thema ist, für die genau diese unterkomplexe Ruhigstellung wichtig ist. Und es wird die anderen geben, die sich mit diesem Zeug einfach nicht mehr beschäftigen. Und das ist eine kulturelle Zweiklassengesellschaft. Und darauf steuert das Ganze hin. Unterkomplex, nicht kompliziert, einfach, leicht zu verbrauchen wie eine Tütensuppe. Wenn irgendwas passiert, wird es sofort als Möglichkeit interpretiert, wie stark ich es medialisieren kann. Und das ist, was natürlich auch ein Geschichtsbild erzeugt und auch ein Wirklichkeitsbild erzeugt, das mit der realen Wirklichkeit kaum was zu tun hat noch. Also das ist ja wie ein Resonanzphänomen, also es wäre dann praktisch fast schon ein akustisches Phänomen von Signalen. Also das Signal, das die mir reinschicken in meinen Kopf, mit dem sie mir sagen, das hier ist Wirklichkeit, macht natürlich bei mir auch ein bestimmtes Wirklichkeitsbild, mit dem ich mich dann verhalte. Und mit diesem Verhalten gehe ich dann wieder in diese Wirklichkeit rein, die dann wieder sich mir gegenüber genau so verhält. Man muss sich nicht durchbeißen. Intellektuelles Fastfood für anspruchslose Gehirne. Wie die sogenannten Smoothies. Ganzfruchtgetränke aus Püree von Pfirsichen, Aprikosen oder Äpfeln. Also schön einschlappern. Wobei die Tendenz im Augenblick dahin geht, dass alles eher ins Schlappliche verwandelt wird. Sehen Sie übrigens wunderschön bei den Smoothies. Die Leute beißen eben nicht mehr in den gesunden, knackigen Apfel und beißen sich durch, sondern schlappern sich ein Smoothie ein. Brauchen Sie nur Ihr Mündchen öffnen, Flasche dran halten, babyhaft, und schlappern sich das Smoothie ein und sagen, ich bin eigentlich ja brav, im Prinzip habe ich ja einen Apfel gegessen. Die Tendenz geht zum Convenience-Food. Die makrobiotischen Cracker mit mehr Ballaststoffen als sie bieten und die suggerieren, dass man sich die gesunde körperliche Bewegung ersparen kann. Die Skandale in den Medien, zu denen es die leichte skandinavische Krimikost, in der mehr Straftaten vorkommen, als in den letzten 20 Jahren in Skandinavien tatsächlich passiert sind. In dieser Informationswelt, die wir haben, geht es immer bloß darum, Aufmerksamkeit zu erregen in dieser Fülle. Also ich muss noch lauter schreien und noch lauter schreien. So funktioniert es dann einfach auch, dass vollkommen schwachsinnige Dinge sie in unendlichen Größenordnungen verkaufen. Wie ist es möglich, dass ein Dieter Bohlen einen solchen Erfolg hat? Das ist doch grotesk. Wobei der letzte Zweck immer bleibt, den Ertrag der Sache mit Frau und Kind behaglich zu verschmausen. So ist es aber auch eigentlich der menschlichen Natur gemäß, welche als unmittelbare Zwecke nur Essen, Trinken und Pflege der Brut kennt. Dazu aber noch die Sucht zu glänzen und zu scheinen erhalten hat. Der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer im Jahre 1850. Es geht ja nicht um die Vermittlung von Wahrheit. Das System funktioniert ja nicht danach, ob etwas richtig oder falsch ist, ob irgendwas Wahrheitsgehalt oder ob etwas viel Qualität hat. Das ist ja gar nicht das Entscheidende. Das ist ja völlig wurscht. Die Medien können gar nicht anders. Die haben bloß die In- und Out-Taste. Und wenn etwas in ist, dann müssen die da drauf drücken. Und weil das System gespeist wird, natürlich von diesem Druck, Erfolg haben zu müssen. Und nicht von irgendwelchen übergeordneten ethischen oder bildungspolitischen oder sozialpolitischen Fragen. Birgit Krenz-Kainack, Pfarrerin im niederrheinischen Dorsten, sieht sich als normale Leserin schwerer Literatur. Es gibt, finde ich, so eine Kost für Alltag. Da brauche ich Kost, die leicht verdaulich ist, manchmal wirklich so einen Fastfood-Charakter hat. Das heißt, wenn ich mal eine halbe Stunde Zeit habe, um mich zu versenken oder das zu lesen, auf eine ganz eigene Weise, sage ich mal, verfolgen oder beschäftigen, tun mich allerdings andere Sachen. Ich vergesse diese leichte Kost, die rutscht auch wie Durchfall. Ich kaue die, aber die hat nicht so viel Gehalt. Ich behalte wenig davon. Kulturwissenschaftler, die sich mit dem Stellenwert des Essens und Kochens in unserer Welt auseinandersetzen, vertreten die These, jede Art von Nahrungsaufnahme ist zeichenhaft aufgeladen. Sie sprechen von zwei Esstypen, den Beißern und den Schlabberern. Die Ersteren schlagen ihre Zähne in etwas hinein. Sie sind aktiv bei der Sache und sind in der Regel auch diejenigen, die sich in schwierige Texte oder komplizierte Gedankengänge verbeißen. Es gibt Phasen, also wenn nicht zu viele Termine sind, wenn ich sozusagen in einem ruhigen Fluss meine Arbeit machen kann, dann ist es meistens so, dass ich dann so mehrere Bücher gleichzeitig lese. Und die dann aber in kleinen Portionen und dann aber solche Sachen mache, wie dass ich sage, okay, ich lese was Antikes. Ich lese ein Philosophiebuch, ich lese eine Geschichtsabhandlung und ich lese ein Band Gedichte. Ja, und da kommen dann so 6, 7 Bände zusammen. Auf der anderen Seite die Schlabberer, die Nahrung am liebsten ohne jeden Zahneinsatz einnehmen möchten. Schokolade zum Lutschen, Joghurt oder milchweiche Cornflakes. Niemand kann immer nur das eine sein. In Phasen des Schlabberns überkommt so manchen die Sehnsucht nach kompromisslosem Zahneinsatz. Ich lese phasenweise. Genauso ist es ähnlich wie mit dem Essen. Ich esse auch gerne. Und da ist es dann auch so phasenweise, wo ich total gerne esse und dann Phasen der Askese. Und das ist beim Lesen genauso. Also es Phasen gibt, wo ich höchstens mal ein Krimi lese oder so. Und dann wieder schwere Kost. Also Stücke, Theaterstücke, Fantasy-Romane in die Richtung. Eine Tendenz wird sichtbar, sowohl bei Texten als auch bei Mahlzeiten. Vieles wird unkomplexer und leichter verdaulich. Deutlich wird das bei Zeitschriften, die in den letzten Jahren neu auf den Markt gekommen sind. Kaum Text, stattdessen große Bilder mit kleinen Unterschriften. Fast Food for Readers. Sollten also Literatur, Philosophie, Kunst immer kompliziert sein? Ist die Geschwindigkeit, in der man ein Buch lesen kann, Gradmesser seiner Güte? Ich finde eigentlich, also die Bücher, die mir am liebsten sind, sind solche, die, sagen wir, der gewöhnliche Leser auf einen Sitz lesen kann, in denen man aber, wenn man möchte, noch mehr findet. Nehmen Sie die ganzen großen Namen der klassischen Weltliteratur, also angefangen Homer, Shakespeare, Cervantes, Goethe, was Sie wollen, die kann man doch alle lesen. Wenn man eintaucht, findet man unter der Oberfläche dessen, was man gelesen hat, noch 1000 Sachen, die man kauern und schlürfen und demontieren und sonst was kann. Aber das hindert einen ja nicht daran, zunächst mal das Ding einfach zu lesen. Da kann man hinterher jahrelang Studien über irgendwelche Einzelaspekte der Szene oder der Sprache oder sonst was schreiben. Ich weiß nicht, wo diese Idiotie herkommt, dass nur das, was unzugänglich ist, wirklich wertvoll sei. Dass also Sperrigkeit einen Wert an sich darstellt. Ich halte das für eine spezielle, nicht jedoch besondere Form von Schwachsinn. Wenn zu einfach gesottenen Forellen ein paar frische Petersilienblätter eine erfreuliche, zart würzende Staffage geben, so leisten einem in Essig und Wein gesottenem Karpfen einige schwäbische Mehlspätzle gar versöhnliche Gesellschaft. und einige Kartoffelschnitte unter einem in Salzwasser gekochten und mit Butter geträuften Hecht gebreitet, können nicht anders denn als konvenierende Basis betrachtet werden. Antonius Antus, alias Gustav Blumröder. In seinen Vorlesungen über die Esskunst, erschienen 1838. Er war in Deutschland der Erste, der nicht nur Kochen, sondern auch das Essen als eine Kunst beschrieb. Nach seiner Auffassung ist sie erlernbar wie das verstehende Zerlegen schwerer literarischer und ideengeschichtlicher Stoffe. Dass ein System, welches die ganze nicht bloß im gemeinen Leben, sondern selbst in dem größten Teil der Wissenschaft herrschende Ansicht der Dinge völlig verändert und sogar umkehrt, wenn schon seine Prinzipien auf das Strengste bewiesen sind, einen fortdauernden Widerspruch selbst bei solchen finde, welche die Evidenz seiner Beweise zu führen oder wirklich einzusehen imstande ist, kann seinen Grund allein in dem Unvermögen haben, von der Menge einzelner Probleme zu abstrahieren, welche unmittelbar mit einer solchen veränderten Ansicht die geschäftige Einbildungskraft aus dem ganzen Reichtum der Erfahrung herbeiführt und dadurch das Urteil verwirrt und beunruhigt. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, System des transzendentalen Idealismus, erschienen im Jahr 1800. Schwere Kost aus dem deutschen Idealismus. Die verdaut man nicht alleine, sondern braucht eine Anleitung. Dafür gibt es spezielle Tranchierkundige, Universitätsprofessoren genannt. Birgit Krenz-Kainack erinnert sich an einen. Der hat das ganz schlicht gemacht, wie wir es im Grunde Lateinübersetzen auch gemacht haben. Das heißt, er hat einen Satz genommen aus einer der Anfangssätze. Den hat er genommen, der ging irgendwie, war 4, 5 Zeilen. Wir kannten jedes Wort und keiner hat den Satz verstanden. Und dann hat er ganz schlicht genommen gesagt, ja, wo ist denn das Subjekt? Wo ist denn das Verb dazu? Das Verb und das Subjekt. Was bedeutet dieses Subjekt? Was genau ist damit gemeint? Was bedeutet dieses Verb? Was schwingt da alles mit? Und dann, welches Objekt passt zu dem? Wie bezieht sich das so? Ganz schlicht, wie übersetzen. Und das ist mir bis heute eine Hilfe. Wenn ich eine Erzählung nur lese, dann entwickle ich meine eigene Fantasie oder auch nicht. Und als Regisseurin habe ich die Möglichkeit, dem Zuschauer eine Sichtweise sozusagen, den in eine Sichtweise einzuführen, nämlich in meine Sichtweise des Stückes und den quasi an der Hand zu nehmen, wie durch einen gespenstischen Geisterwald und ihn da entlang zu führen und ihm Dinge zu zeigen. Und dadurch die Dinge vielleicht plastischer, verständlicher und sinnlicher erfahrbar zu machen, als wenn er nur liest. Der deutsche Durchschnittsleser heute überhaupt noch schwere Kost? Jean-Paul, Wieland, James Joyce oder Marcel Proust? Sieht man sich die Zahl der jährlichen Neuerscheinungen an, könnte man auf die Idee kommen, dass noch nie so viel gelesen wurde wie in unserem Internetzeitalter. Doch meist nur das, was schnell durchflutscht, nicht lange vorhält und ständig Nachschub braucht. Birgit Krenz-Kainack versucht es aber mit Thomas Manns vierbändigem Monumentalwerk Josef und seine Brüder und hatte Glück im Unglück. Ich hatte eine Lungenentzündung. Das heißt, ich durfte mich gar nicht groß bewegen. Ich habe viel rumgelegen. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt, wann dann? Ich habe ungefähr 50 Seiten gebraucht oder mehr, ich weiß es gar nicht mehr, um in den Stil reinzukommen. Also ich bin ja eigentlich heute gewohnt, man schlägt ein Buch auf und die ersten 3 Sätze ist man drin. Und das ist bei dem nicht so. Thomas Mann hat ja ewig Anlauf, 50 Seiten mindestens, die sehr krisengeschüttelt waren, also wo ich immer überlegt habe, boah, sollst du dir das antun? Was hast du davon? Als ich die geschafft hatte, habe ich es nicht mehr weggelegt. Ich fand es grandios. Alltäglich ist so eine Literatur mir nicht möglich. Schaffe ich nicht. Zum einen diese Szene, wo Josef die Geschichte erzählt kriegt von seinem Vater, von Jakob, und Jakob lange gedient hat um Rahel. Und dann diese Hochzeitsnacht beschrieben wird, die ziemlich wild ist, eine große Feier. Und Josef und Jakob am nächsten Tag, auch liebeserschöpft, aus seinem Zelt torkelt. Wut entbrannt allerdings auch, weil er sieht, es ist ja gar nicht Rahel, es ist Lea. und dann zu seinem Schwiegervater hin torkelt und der ganz unwillig und auch noch mit dickem Kopf sein Zelt aufmacht und sagt, was willst du eigentlich, voll schön. Und diese Szene, dieser unglaubliche Humor und dieses sich vorstellen, wie süffisant, wie grausam, wie entsetzlich alles so war bei einer gleichzeitig doch recht angenehm erlebten Nacht. Das fand ich köstlich. Menschen, die sich professionell mit Literatur beschäftigen müssen, entwickeln natürlich andere Möglichkeiten der Verarbeitung. Selten sind sie mit dem beschäftigt, was der herkömmliche Konsument von Literatur als Lustlesen bezeichnen würde. Wenn ich lese, bin ich immer auch der Autor, der schaut, was macht er da oder die. Was macht die? Und dadurch kommt von vornherein eine Distanz rein, dass ich diese Totalüberfütterung eigentlich so gar nicht kenne. Was ich eher kenne, ist sozusagen eine Ausgebranntheit, weil ich zu viel Output habe. Eher so rum. Also, aber das, glaube ich, ist wirklich ganz spezifisch etwas, was für mich als Autor gilt, der auch an dem, was um ihn herum passiert, enorm interessiert ist. Also ich bin einfach auch ein Leser meiner Kollegen. Immer liest im Hinterkopf des Schriftstellers die eigene Imaginationskraft mit. Auch Deformation professionell genannt. Wie schafft es der Kollege, dass er so gut schreibt? Oder so katastrophal schlecht? Und zwar haben wir ja alle, wenn wir wohlerzogen sind, großen Respekt vor dem, was unsere Geistesgrößen produzieren. Und dieser Respekt hält an, bis wir es besser wissen. Und daraus entwickelte sich dann bei mir im Laufe der Jahre eine größere Skepsis gegenüber dem Transportmittelsprache, wie es dieser oder jener verwendet. Und speziell im Fall Heidegger habe ich mich lange gewundert, was die Franzosen an ihm finden. Und ich kann es mir auch nur so erklären, dass sie ihn ja auf Französisch lesen und er dort vermutlich irgend so etwas wie Sinn ergibt, während er das für mich auf Deutsch überhaupt nicht tut. Der für das Dasein nachgewiesene ontisch-ontologische Vorrang könnte zu der Meinung verleiten, dieses Seiende müsse auch das ontisch-ontologisch primär Gegebene sein, nicht nur im Sinne einer unmittelbaren Greifbarkeit des Seienden selbst, sondern auch hinsichtlich einer ebenso unmittelbaren Vorgegebenheit seiner Seinsart. Martin Heidegger, Sein und Zeit, erschienen 1927. Und dann saß ich eben damals da, als ich diesen Krimi schrieb und dachte auch, Mensch, bau doch einen netten Subplot ein, der Professor der Heidegger ins Deutsche übersetzt. Das ist eigentlich die ganze Geschichte. Heideggerianer, wie auch immer sie sich nennen, werden das nicht nett finden, aber ich fand es amüsant. Nachzulesen ist die Rache an Martin Heideggers Sprache in Gisbert Haafs Buch »Kein Bier für Matzbach«. Dritter und letzter Gang, das Dessert. Haben unsere Speisen eine geheime Botschaft? Sollte man allem widerstehen, nur nicht der Versuchung? Und warum ist bei Platons Gastmahl ein Arzt anwesend? Und wie heißt er? Dazu Aprikosenhälften mit Sahne, Espresso und ein doppelter Vecchia. Sag mir, wie du isst, und ich sag dir, wie du bist. Nicht nur unsere Speisen, sondern auch das Verspeisen enthalten eine Fülle von verborgenen Botschaften. Die erste davon ist, die Körper dürfen während des Essens nicht miteinander in Berührung kommen. Wo anders konnte das entstehen als auf den britischen Inseln, dort, wo man ab dem frühen 19. Jahrhundert darauf bedacht war, etwas völlig anderes zu sein als der Rest Europas. Bis dahin war es üblich, bei einem gemeinsamen Essen alle Schüsseln gleichzeitig auf den Tisch zu stellen. Dadurch entstand Kommunikation unter den Gästen, die sich gegenseitig die Schüsseln oder den Wein reichten. Langsam aber sicher setzt sich dann das servierte Essen durch. Da saß jeder auf seinem Platz, hatte sein markiertes Territorium, also begrenzt von Bestecken. Und dann wurde ihm von geschultem Personal sein Gericht serviert, möglichst allen auf einmal, was eminente Anforderungen an die Hausfrau stellte. Die Kulturwissenschaftlerin Helene Kamasin. Die mussten alle dressiert werden, das Personal. Das Essen musste warm gehalten werden. Die Portionen mussten richtig bemessen werden. Und man konnte nicht mehr mit seinem Nachbarn Kontakt aufnehmen und sagen, gib mir mal ein bisschen Kartoffeln. Also da beginnt auch diese Isolierung der Körper voneinander. Aber das galt als fein. Und wehe, die Hausfrau, die sagte, aber meine Gäste, die haben so gern, wenn alle Schüsseln am Tisch stehen, stellt sie alle am Tisch, sagen die, oh Gott, die ist hoffnungslos daneben. Hoffnungslos daneben. Sozusagen, naja, wenn wir dorthin gehen, dann verhandeln wir aber jetzt nicht um den Posten des Staatssekretärs, brauchen wir mit der überhaupt nicht. Die ist sozial hinten nach. Um diese Zeit entsteht auch die traditionelle Menüfolge Vorspeise, Hauptspeise, Dessert. Und das Bewusstsein für die symbolische Aufladung von Nahrungsmitteln. Fleisch drückt männliche Energie aus. Kraft, Gier, Aggressivität. Die Beilagen sind das Weibliche. Friedlich, aber nicht in zentraler Stellung. Sich ernähren wir zu einer verschlüsselten gesellschaftlichen Operation mit höchster Geheimhaltungsstufe. Die Herrschaften wollten unter sich bleiben. Prüfstein für jemanden, der in diese Kreise hinein wollte, war die Kenntnis der geheimen Botschaften unserer Speisen. Diese Botschaften treten erst dann zutage, wenn ein Fehler passiert. Das ist ja ähnlich wie mit der Sprache. Wir sprechen, ohne die Regeln der Sprache zu kennen. Und wir nehmen wahr, ohne die Regeln der Wahrnehmung zu kennen. Aber wir merken immer, wenn ein Fehler passiert. Erst müssen wir stimuliert werden durch die Vorspeise, dann kommt der Hauptgang. Und dann, wenn wir satt sind, dann kommt der letzte Gang, das Dessert. Und das ist weiblich korreliert. Wie die Körper von Frauen immer so, wie sie schlabberig und weich und süß und schön dekoriert. Und wenn sie sowas umkehren, da sträubt sich ja unser ganzes kulturelles Regelsystem dagegen und sagt, was für ein Fehler. Das, meine ich, sind die geheimen Botschaften. Und eigentlich sind die geheimen Botschaften auch die, sie sehen in der Konstruktion von Speisen und in der Bedeutungsaufladung von Nahrungsmitteln, wie wir denken. Wenn Sie gewohnt sind, diese Sprache zu lesen, zu dekodieren, können Sie ja unglaubliche Beobachtungen machen. Zum Beispiel, ich kann an dem Inhalt einer Keksschale ablesen, wer an einer geschäftlichen Besprechung teilnehmen wird, noch bevor irgendjemand den Raum betreten hat, schaue ich in die Keksschale. Wenn in dieser Keksschale drinnen sind, also Prinzenrollen, dann weiß ich, das wird nicht sehr hochrangig. Wenn aber so ein raffiniertes kleines Ding drin liegt, aus verschiedenen Schichten komponiert, die alle unterschiedlich sind, das ist unser Prinzip von raffiniert, von elitär, von hochstehend, von distinguiert. Also das ist ähnlich, manchmal treten doch so Kommissionen auf den Plan und sagen, beurteilen Sie mal diesen Film, ist der Pornografie oder ist der Kunst? Wenn die zu dem Schluss kommen, der ist Kunst, können Sie zeigen, was Sie wollen. Genauso ist es hier sozusagen. Man sagt, ich bin doch fein, ich genieße ein kleines Kunstwerk. Ich schlemme doch hier nicht gierig, hemmungslos, süßes Zeug. Durch solche völlig unbemerkten Mechanismen, die weder Produzenten noch Konsumenten bewusst sind, kann man, so Helene Kamasin, sehen, wie eine Kultur arbeitet. Sie übersetzt ihre Denkkategorien in materiell beobachtbare Kunsterzeugnisse. Das ist für sie das Spannende am Essen und an allen kulturellen Produkten. Sie sagen mehr über den Nutzer als über sich selbst aus. Verborgene gesellschaftliche Kontrolle über die Nahrungsgewohnheiten und Esssitten. In unseren Tagen nennt man das Schlankheitswahn oder Fitnesskultur. Die Versuchungen lauern an jeder Ecke. Wer zu viel isst, sich falsch ernährt, fällt auf. Liest man die einschlägigen Gesundheitsrezepte, so fühlt man sich an den religiösen Eifer des spätantiken Christentums, beispielsweise des Kirchenvaters Tertullian, erinnert. So entspricht die Anordnung der Körperteile auch die Aufeinanderfolge der Laster. Erst der Bauch. Und dann folgt sofort die mit der Mästung des Bauches unten verbundene Wollust. Durch die Gefräßigkeit kehrt die Geilheit ein. Una festa sui prati, una bella compagnia. Da gibt es immer Todesstrafe. Wenn Sie zu viel rauchen, Todesstrafe, ja? Oder wenn Sie zu viel Fett essen, Cholesterinspiegel, Todesstrafe, ja? Der Kölner Psychiater und Theologe Manfred Lütz, Autor des Buches Lebenslust. über Risiken und Nebenwirkungen des Gesundheitswahns. Also das ist eine ziemlich brutale Religion und da kann man mit viel Angst natürlich auch arbeiten. Und dann gibt es natürlich Dinge, die gegen die Angst sehr gut wirken. Der Gesundheitswahn, so ausgerechnet der Theologe Manfred Lütz, trage alle Züge einer grausamen Religion. Mit eigener Liturgie, kanonisierten Texten und dem Gebot, den Versuchungen aus dem Weg zu gehen. Ich plädiere da, vielen Versuchungen nachzugeben im Bereich der Gesundheitsreligion. Also es gibt ja Menschen, die leben überhaupt nicht mehr richtig, die leben nur noch vorbeugend und sterben dann gesund. Man vermutet sofort schon irgendwelche gesundheitsschädlichen Dinge. Es gibt aber kein Ernährungsmittel, wo man nicht irgendwann mal vermutet hat, dass das krebserregend ist. Was ist zu tun? Gegen das Überfressen mit physischer Nahrung, der medialen und digitalen Überflutung einerseits und der intellektuellen Unterforderung, der totalen Verblödung andererseits. Platon sah in seiner erotisch-philosophischen Schrift Das Gastmahl den Schlüssel zu einem zufriedenen Leben in der Mäßigung, dem Mittelweg zwischen den Extremen. Derjenige, der auf der höchsten Stufe des Menschseins nach Platon ankommt, der aktiviert seinen Geist und mit seinen Gedanken schaut er das Schöne schlechthin an. Der Berliner Philosophen-Glücksforscher Wilhelm Schmidt. Das Schöne schlechthin heißt nicht das Schöne, wie es uns in Gestalt eines schönen Menschen entgegentritt, nicht in Gestalt schönen Essens, schönen Trinkens und so weiter, sondern die Idee, das Prinzip, das in allem Schönen wirksam ist und es schön macht. Auch ein Arzt ist bei Platons Gastmahl mit von der Partie. Sein Name Eryximachos, übersetzt der Schluckaufbekämpfer. Schluckauf stellt sich immer dann ein, wenn zu viel und zu hastig aufgenommen, wenn etwas hinuntergeschlungen wird. Auch das Gehirn kennt diesen Reflex. Was rät ein heutiger Eryximachos, zum Beispiel einem Menschen, der verrückt ist nach ständigen sinnlichen und intellektuellen Reizen? Ich glaube, das ist nichts als das normale Suchtverhalten. Ich weiß, dass Schnaps für mich schädlich ist, aber ich trinke weiter. Ich weiß, dass ich jetzt aufhören sollte, aber ich lese weiter. Nicht mehr, nicht weniger. Immer die Frage, wo macht man Wertigkeitsunterschiede? Der Bonner Schriftsteller, Musiker und Übersetzer Gisbert Hafs. Mir ist natürlich ein Mensch, der etwas konsumiert, was ich auch schätze, zugänglicher als einer, der irgendwas in sich hineinfrisst, schüttet, was auch immer, womit ich nichts anfangen kann. Also sagen wir mal, ich habe Probleme mit einem Korntrinker oder einem Wodka-Trinker, kann aber einen Whisky-Säufer verstehen. Und genauso, also ich kann wahrscheinlich einen Shakespeare-Säufer besser verstehen als einen Dante-Säufer. Aber das sind jetzt persönliche Vorlieben. Wo kriege ich Informationen, wo die wirklich guten Sachen sind? Wenn ich mir meinen Sohn angucke, ja, der ist 18, die suchen sich sozusagen da die richtigen Tankstellen. Da bauen sie sozusagen erstens Netzwerke auf, wo dann die Informationen reinkommen, wo man merkt, hey, der Typ liest auch dieses coole Buch beispielsweise oder hört auch diese coole Musik und der hört auch noch diese coole Musik, diese Musik. Jetzt höre ich die mir auch mal an, ob ich die auch gut finde, ja, und baue dadurch mein Kosmos aus. Der Romanautor, Essayist und Kulturkritiker Norbert Niemann. Das heißt, es könnte sein, dass das weggeht sozusagen von dem offiziellen, also dass der offizielle große Betrieb der Aufmerksamkeit und auch dem kulturellen Bereich erstickt in der Reproduktion des Immergleichen, ja, während dann einfach wieder sowas wie eine Subkultur entsteht. Wo könnt ihr mir vorstellen, dass sich das entwickelt? Bleibt noch an zumindest einem Beispiel die Frage zu klären, was und wie ist jemand, der von Berufswegen viel liest? Ungefähr so, wie ich lese. Ich esse gerne leckere Dinge. Stelle hin und wieder fest, was sicherlich ungerecht ist und eine gewisse, wie soll ich sagen, ja, Voreingenommenheit, Kochsichtigkeit, wie auch immer, erkennen lässt. Also es gibt viele Dinge, die furchtbar gesund sind, die mag ich einfach nicht. Bis zu dem Punkt, dass wenn irgendjemand sagt, also dieses Essen ist gesund und gut für die Leber oder die Milz, sitze ich schon so davon weg, es kann gar nicht schmecken. Ja? Ich bin ein Genussesser, ja. Ich habe auch keinerlei Verständnis für die pietistenstrikte Observanz, wie unseren als Politiker von mir sehr geschätzten ehemaligen Bundespräsidenten Heinemann, von dem es in Bonn hieß, er habe seine Mitarbeiter nach der Mittagspause nicht gefragt, hat es ihnen geschmeckt, sondern haben sie sich genährt. Hohe Kunst der Nahrungsaufnahme. Eine Anleitung für Körper und Geist in drei Gängen. Von Michael Reitz. Es sprachen Gregor Höppner, Volker Risch und Anna Zillig. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Jutta Stein. Regie Nora Bauer. Redaktion Klaus Pilger. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2010.